Die Startzeiten der Rainbow Six Siege Open Beta sind nun bekannt. Treyarch geht hart gegen ISIS-Embleme vor und Killing Floor 2 bekommt einen Item-Drop. Moin Moin und Hallo zu den News des Tages vom 24.11.2015. Bei GOG solltet ihr mal kurz reinschauen, denn da ist unter anderem The Witcher sehr stark reduziert. Den dritten Teil gibt es für 29,99 €, die Erweiterung für 8,89 €, The Witcher 2 bekommt ihr für 2,89 € und den ersten Teil für 1,39 €. Außerdem sind auch ganz viele Spiele im Angebot. Treyarch geht hart gegen ISIS-Embleme vor. Der Entwickler Treyarch greift derzeit hart gegen Spieler von Black Ops 3 durch, die Hakenkreuze oder ISIS-Symbole für ihr Emblem verwenden. Derzeit droht hierfür ein komplett permanenter Bann. Wie einige Benutzer auf Reddit berichteten, wurden mittlerweile mehrere Accounts den Zugang zum Emblem-Editor dauerhaft gesperrt, weil deren Benutzer unerwünschte Grafiken und Symbole verwendet haben. Darunter fallen unter anderem das ISIS-Logo, Hakenkreuze und Bilder von Genitalien. Wer von diesem Bann betroffen ist, kann künftig nur noch auf die Standard-Embleme zurückgreifen und muss auf die Individualisierung verzichten. Die Entwickler von Natural Selection 2 wollen das Spiel wiederbeleben. 2014 haben sie das Spiel an die Community abgegeben, da sie sich an einem anderen Projekt widmen wollten. Nun möchte das Studio wieder selbst die Weiterentwicklung des Spiels übernehmen und das Spiel wiederbeleben. Wie genau, das wissen sie selbst noch nicht. Man sagte nur irgendwie. Soll das Projekt aber offensichtlich auf jeden Fall fortgeführt werden. Killing Floor 2 bekommt einen Item-Shop, der sehr stark an den System von CSGO ähnelt. Und zwar könnt ihr unter anderem Kisten bekommen und die zum Beispiel mit Schlüsseln freikaufen. Ansonsten könnt ihr auch einzelne Skins kaufen oder auch im Spiel werden diese Skins gedroppt. Das sind alles nur kosmetische Gegenstände und verändern nichts an den Werten der Waffe. Der Gewinn soll anschließend in die Entwicklung der Gratis-Inhalte und Events gesteckt werden, also eine gute Aktion. Die Startzeiten der Rainbow Six Siege Beta stehen fest, und zwar für die, die schon bereits in der Closed Beta das Spiel angetestet haben. Für die startet das Spiel am Nachmittag des 24. November und für die Neuankommenlinge, für die startet das Spiel einen Tag später. Die Startzeit ist dabei um 16 Uhr und der Test soll bis zum 29. November gehen. Getestet werden dürfen insgesamt 14 der später 20 Operatoren. Gespielt wird auf dem Maps Hereford und House. Und zwar in den Spielmodi Secure Area Bomb und Disarm Bomb PvE Terrorist Hunt. Die während der Beta erzielten Spielfortschritte werden nicht in die finale Version des Spiels übernommen. Die Beta ist erhältlich für PC, Xbox One und PlayStation 4. Und das war's mit den News des Tages vom 24.11.2015. Schaut auf gptimes.de vorbei, geht auf gptimes.de/podcast, um mehr über den Podcast zu erfahren. Und das wär's. Man hört sich.